herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 21/2014. Die Folge heißt diesmal, sende mir eine E-Mail. Und eigentlich sollte man ja nicht gleich am Anfang das wichtigste Thema behandeln, ja, damit die Leute auch noch ein bisschen dranbleiben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Thema ist, warum die Leute die Rios Wochensicht hören wollen, ja. Dennoch, für mich ist es das wichtigste Thema, ohne aktuellen Anlass eigentlich, oder doch aus aktuellem Anlass, ja, wie man es auch sehen will. Instant Messenger sind ja momentan auf der Beliebtheitsskala weit oben, aber dennoch unangefochten, der König der Kommunikation ist die E-Mail. Ja, und wie ich finde, aus gutem Grund. Ich konnte auch im Zeitalter der Smartphones jetzt noch nicht ausmachen, wieso man denn überhaupt statt der E-Mail so etwas benutzt. Ja, es ist im Prinzip eigentlich nur eine Designsache, wie die Nachrichten denn gezeigt werden, ja. Also das heißt zum Beispiel in einem Thread, ja, oder eben, also im Themenstrang, ja, oder eben als einzelne Mails und so weiter. Aber das ist ja nur eine Designgeschichte. Dann gibt es auch verschiedene E-Mail-Programme, die eben das genauso machen. Und Push-Mail ist eigentlich jetzt auch Standard bei den Smartphones. Und mit diesem Push-Mail bekommt man dann eben die E-Mails in naher Echtzeit, das heißt wie eine Instant-Message im Prinzip, ja. Aber ich möchte gar nicht jetzt auf Sinn und Unsinn von Instant-Messaging hier drauf rumreiten. Es gibt sicherlich genug Anwendungsgebiete, wo eine Instant-Message wesentlich praktischer ist. Aber die Sache ist, dass eben E-Mail die, naja, sagen wir mal, etwas ist, was es schon sehr, sehr lange gibt, ja, wo jeder hat, und etwas, was eben auch sehr vielseitig ist. Aber mal im Einzelnen, ja. Normalerweise, wenn man von sowas anfängt zu sprechen, sowas Generelles, ja, dann ist man natürlich versucht zu sagen, ja, seit so und so viel, seit dem und dem Jahr gibt es E-Mail und so weiter, ja. Das kann man aber bei E-Mail eigentlich fast gar nicht machen, ja. Eigentlich muss man sagen, waren 1973 wurde ein Standard vorgestellt, ja, der, ja, sagen wir mal, die Grundlage für das gelegt hat, was man heute eine E-Mail nennt. Es waren allerdings elektronische Mails bereits vor 1973 möglich. Ja. 1981 gab es dann eigentlich den eigentlichen Durchbruch, wenn man so will, ja, als Berkeley in seiner BSD 4.1 eben diesen Standard integriert hat, ja. Und das war nicht nur der Anfang der Mail, wie wir es heute kennen, sondern es war der Anfang des Siegeszuges des Internet. Ja? Und des Internets, weil das war eine der wichtigsten Sachen, die es da zu tun gab. Elektronische Mails über verschiedene Netzwerke, über verschiedene Gateways hinweg konnte man dann endlich elektronische Nachrichten verschicken, und das war damals natürlich eine Offenbarung, und dieser Siegeszug hat sich eben bis heute fortgesetzt, ja. Das wurde auch relativ schnell dann in der Geschäftswelt aufgegriffen, ja. Und mittlerweile hat die E-Mail bereits die normale Post in vielen Bereichen verdrängt. Das hat nicht nur Vorteile, es hat auch Nachteile, weil die Mailflut ist natürlich sehr, sehr hoch geworden. Man kann schneller eine E-Mail schreiben, als man einen Brief schreibt. Und man kann die Briefe besser, sag ich mal, nach Prioritäten sortieren als E-Mails. Ja? Jedenfalls, wenn man ein normales E-Mail-Programm benutzt. Aber dennoch gibt es eben viele positive Faktoren. Und warum? Das ist zum einen, die E-Mail ist kompatibel. Ja, egal was für ein System, egal ob Mobile, Smartphone, Tablet, Computer oder andere Geräte sogar, ja, sogar Spielekonsolen können das teilweise, ja, sind dazu fähig, Mails zu empfangen und zu verschicken. Dazu kommen noch die web-based Dienste, ja, die zusätzlich aber quasi immer auch mit einem Programm, Mail-Programm genutzt werden können. Web-based, also wie zum Beispiel Gmail oder Yahoo Mail, ja, oder eben die direkt auf dem Desktop genutzt werden, die Programme wie zum Beispiel Apple Mail, Outlook, Carmail, ja, oder Evolution, ja, um mal ein paar bekannte Clients zu nennen. Vielleicht Thunderbird sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Ja, die E-Mail ist auch präsent. Ja? Jeder hat eine E-Mail-Adresse im Prinzip, ja. Selbst Leute, die nur, sagen wir mal, ganz, ganz schwach mit Computer oder Technik irgendwas zu tun haben, ja, haben eine E-Mail-Adresse irgendwo. Manche werden zwar nur einmal die Woche abgefragt, ja, weil das ja noch eben nicht so häufig genutzt wird, aber fast jeder hat eben eine E-Mail-Adresse. Ja, kann sich das eigentlich gar nicht mal vorstellen. Vor allem im Geschäftsbereich geht's ohne E-Mail-Adresse gar nichts mehr, auf keinen Fall. Ja. Kein anderes Medium ist so weit verbreitet, ja, oder ich weiß nicht, ob man von E-Mail als Medium sprechen kann. Sagen wir mal, keine Kommunikationsform ist so weit verbreitet, vielleicht außer dem Telefon, ja, vielleicht. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, ja. Also so stellt man sich immer die Frage, welcher Messenger nutzt der, blablabla. Aber warum stellt man sich die Frage eigentlich, also einfach eine Mail schreiben, fertig, ne? Dann ist gut. Die E-Mail ist aber auch extrem vielseitig, ja. Es gibt Leute, und es ist gar nicht so selten, die nutzen die E-Mails, um einfach Fotos zu verschicken zu Bekannten. Ja, ist immer noch die Sache, ja, schick mir mal die Fotos, dann kriege ich keinen Link von irgendeiner Fotogalerie geschickt, sondern ich kriege die E-Mails als Anhang, ich kriege die Bilder als Anhang in der E-Mail geschickt. Das mag zwar absolut nicht okay sein und ist für heutige Verhältnisse schon unnütze Auslastung des Netzes, aber es ist für viele Leute eben ganz, ganz einfach, auch vom Handy aus, ja. Foto gemacht, verschicken, über E-Mail, zack, ganz schnell. Ja, ein paar Klicks und los geht's. Ja. Für die Leute, die hier ein bisschen aufpassen und dann eben ihre Mails lieber auf ihrem Fotoalbum in der Cloud speichern wollen, ja, die schicken dann immerhin noch die Links, ja, zu Fotos oder auch Dateien, ja, per Mail. Und das ist ein nächster Punkt, ja, Dateien, auch kleine Programme etc., alles kann man über Mail verschicken, ja, ohne dass da irgendeine Spezialfunktion vorhanden sein muss, und das ist auch eine riesen Geschichte. Ja. Man kann also einfachen Text oder wunderschön arrangierte HTML-Mails schicken, ja, da ist Wunderbares möglich, wie eine Webseite können die aussehen, ja. Grußkarten, ja, oder sogar Videos einbinden, ja, in diese Mails. Alles kann man ohne Probleme machen. Da braucht man nichts Besonderes. Ja. Okay, ich meine, es sind auch verrückte Sachen möglich, ja, klar, logisch, ne? Aber ja. Man kann es tun. Man kann sowohl die Geschäftsnachricht, die Geschäftskorrespondenz, als auch den Liebesbrief via E-Mail schicken. So geht es. Aber vielleicht nicht beide zusammen verbinden. Das könnte ins Auge gehen. Ja. Also Richard Stallman, ja, nutzt auch übrigens E-Mail für Webseiten zu lesen. In der Tat, ja. Denn der passt sehr, sehr auf seine Sicherheit, ja. Und eine Webseite direkt aufzurufen ist für ihn zu gefährlich, wegen den Spuren, die da hinterlassen werden kann. Ist natürlich total übertrieben, aber okay, ne? Und deswegen hat er ein System, bei dem die Webseite quasi gepackt wird und ihm per Mail geschickt wird. Ja, und er kann es dann per Mail, natürlich nicht HTML, ja, ist ja klar bei ihm, durchforsten, ohne dass da irgendwelche Rückmeldungen oder ähnliches gibt. Auch das ist eine Sache, also man kann es tun. Man kann übrigens aber auch, das mache ich manchmal auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Webseite sehe, dann kann ich diese Webseite abspeichern und in Mail-Account speichern, ja, oder übertragen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich suche ich habe gerade eine super Webseite entdeckt, ja, habe aber meinen Computer jetzt nicht dabei, wo ich die direkt abspeichern kann auf dem Computer, dann schicke ich mir die Seite meistens als PDF-Datei auf meinen Mail-Account. Ja. Man könnte es aber auch quasi abspeichern und dann eben verschicken als HTML-Text beispielsweise. Das würde auch gehen, ja. Oder auch als normalen ASCII-Text, ja. Das geht also alles. Also die Anwendungen sind unglaublich hoch. Ich komme gleich nochmal dazu, ja. Die Anwendungsmöglichkeiten. Und E-Mail ist schnell, ja. Extrem schnell. Das glaubt ihr gar nicht. Wie gesagt, mit Push-Mail auf dem Phone, ja, ist es so, wie wenn man mit jemand chatten würde. Also zumindest bei mir so, ja. Also ich habe das jetzt mit zwei verschiedenen Mails-Accounts schon probiert. Da ist es so, sowohl mit Gmail, ja, als auch mit anderen Mail-Betreibern war es immer so. Ich kriege eine Mail, ja, und schreibe zurück und das geht ist ein Hin und Her und das ist wie ein Chat im Prinzip, ja. Also je nach, wie gesagt, je nach Client sieht es dann auch aus wie ein Chat. Kein Problem. Und jetzt kommt wahrscheinlich das, wo ihr erstmal denkt, was sagt der? Kann ja gar nicht sein. E-Mail ist sicher. Ja, jedenfalls, wenn man es will, dass es sicher ist. Ja. Denn per E-Mail kann man auch PGP verschickte Dateien oder Texte, ja, eben lesen, entschlüsseln. Und PGP ist so ziemlich das sicherste momentan, was es so für normale Sterbliche als Verschlüsselungsmethode gibt. Und deswegen denke ich, ist es auch relativ sicher, wenn man das haben will. Es ist natürlich mit einem großen Aufwand verbunden. Da muss auch in Zukunft noch ein bisschen was gemacht werden. Die Möglichkeiten sind da. Man müsste jetzt auch hier nur designmäßig und ablaufmäßig da mal sich etwas zusammenreißen und in der Mail-Clients beispielsweise das so machen, dass es quasi automatisch ablaufen würde. Also es gäbe da viele verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man einen Index-Server machen, auf dem grundsätzlich alle PGP-GBG-Keys von den Leuten gespeichert werden und zwar automatisch gemeldet werden. Aber Entschuldigung, nicht die Keys, sondern natürlich nur, dass derjenige ein Key hat und zwar automatisch von den Mail-Diensten, nicht von den Leuten selbst. Das würde wieder so enden wie ein normaler Key-Server. Das bringt nichts, das macht kaum jemand. Die meisten wissen gar nicht, was es überhaupt ist. Nein, die so ein Verzeichnis, so ein internationales Verzeichnis, das automatisch von den Mail-Firmen befüllt wird und in dem dann nachgeschaut wird, ja, der hat einen GBG-Key in Benutzung und dann routen wir die Mail, also eben oder dann senden wir dem Programm eine Nachricht, also der hat einen GBG-Key, hier ist der Public Key, ja, so verschlüsselt das mit diesem Public Key und verschicke die Nachricht, wenn er dort nicht eingetragen ist, wird die Nachricht eben ganz normal verschickt. Ja. Das wäre alles möglich, kein Problem. Es gibt zwar noch ein paar Probleme mit Metadaten, aber ich denke, dass ein anonymer Mail-Account möglich ist, denke ich, ist da auch, sag ich mal, nicht das große Problem. Ja. Aber Metadaten ist natürlich etwas, was man im Auge behalten muss, ja, ganz klar. Ja, was kann man denn alles noch so machen mit Mail? Zum Beispiel bloggen. Ja, Blogger.com bietet schon seit eh und je einen Service an, bei dem man einfach nur eine Mail an eine spezielle, selbst einstellbare Mailadresse schickt und der Artikel wird dann auf Wunsch sofort veröffentlicht. Ja, das heißt, man kann direkt auch bloggen per Mail. Unverzichtbar für viele, die eben Statusmeldungen etc. Oder kurze Informationen melden wollen, ja. Kann von überall her machen, von jedem Mailprogramm, von jedem Webmailer her, eben eine Mail verschicken und direkt im Blog veröffentlichen. Ach ja, das geht übrigens auch mit Bilder. Ja. Es gibt auch Bilderdienste. Da kann man das Bild einfach per Mail schicken und dann wird's auf dem Bilderdienst dann hochgeladen. Auch nicht schlecht. Ja, Dateien speichern, ja, in der Cloud mit E-Mail, beispielsweise Amazon. Bei Amazon ist es möglich. Da kann man auf seinem eigenen Cloud Space Dateien hochladen, indem man sie einfach sendet. Ja. Beispielsweise für das Kindle-Device und per E-Mail und dann werden die dort gespeichert und sogar bei Bedarf konvertiert, damit man sie dann eben mit dem Kindle lesen kann. Ach, das ist etwas, wenn man dann zum Beispiel ein großes Dokument hat, da muss man über die Web-Oberfläche gehen und hier 20.000 Mal klicken oder sowas. Nein, Mailprogramm öffnen, Datei anhängen, an die Amazon-Mail-Adresse schicken, fertig. Ja, und schon hat man das in seinem Cloud Space bei Amazon liegen. Super. Ja, auch etwas, was die Leute gerne, wo die Leute nicht so dran denken oft, ja. Man kann auch wunderbar Notizen mit E-Mail speichern. Ja. Das braucht zwar ein klein wenig Vorarbeit, aber dann, das muss man nur einmal machen und dann ist es okay. Jetzt beispielsweise, also Google hat es zum Beispiel schon selbst auch gemacht, ja. Aber für alle anderen, da kann man zum Beispiel sagen, okay, man macht einen Filter in dem Mailprogramm, ja. Manchmal kann man das sogar auf dem Server machen, so ein Filter, in dem zum Beispiel alle Mails, in denen etwas steht, wo die Mail dann als solches Kennzeichen, zum Beispiel Note to Self, ja, so wie es Google gemacht hat, ja, also als Betreff. Ja, kann man dann machen, Note to Self, Doppelpunkt und dann eben zum Betreff. Ja, damit man weiß noch, was das ist. So, kann man also schicken an seine eigene Mailadresse. Der Mailfilter erkennt es dann. Ah ja, in diesem Betreff kommt Note to Self vor. Ja, das kann man auch was anderes machen, ja, wenn man da anders hat. Kann man alles nehmen, was man will. Da kann man auch sagen, okay, immer wenn das Ding anfängt mit Heinzelmännchen, ja, dann wird das eben als Notiz gespeichert. Ja, geht auch. Ne? Also, dann erkennt eben dieser Filter Note to Self und speichert das dann in bestimmten Bereichen, Folder, also einen Ordner ab, ja, als Notiz. Und so kann man sich dann quasi seinen Notizordner anlegen, wo man alles reinlegt. Das finde ich, ist eigentlich eine ganz praktische Sache, vor allem wenn man eben da unterwegs ist. Und in diesem Notizordner können dann eben auch Bilder, Videos oder auch eben Sprachaufzeichnungen sein. Ja, geht alles. Ja, kann alles dorthin schicken. Super Sache. Liegt natürlich dann erstmal in der Cloud. Das kann man dann, wenn man wieder zum Beispiel an seinem Desktop ist, natürlich auch ändern, dass man die Dateien dann quasi den Ordner quasi dann herunterlädt. Ja, und das Archiv dann eben offline hat, ja, wie man möchte. Bei den heutigen E-Mail-Accounts, die haben so viel Speicherplatz übrig, also für einen normalen Text, da kann so viele Notizen wird man sein Lebtag nicht haben, ja. Auch mit Sounddateien oder mit Fotos, das sind die meisten Mail-Accounts heute, ja, da muss man schon viel schreiben und speichern, dass die dann wirklich voll werden. Ja. Auch hier, wie oben schon gesagt, man kann auch eine Webseite im E-Mail-Account speichern. Ja, wenn man also eben hat eine HTML-Seite speichern möchte, könnte man auf Linux beispielsweise auch das WGET benutzen, also WGET und dann die URL angeben. Oder man geht einfach oben in den Browser und macht dann eben Webpage Only, damit eben nur der HTML-Text von der Seite ohne Bilder gespeichert, aber die Links sind dabei, ja. Und da wird dann zum Beispiel ein Index HTML gespeichert, das man dann wieder anfügen kann an die Nachricht, ja, und dann eben speichern im E-Mail-Account für die weitere Benutzung. Oder auch jemand übrigens auch senden, ja, wenn man das so machen möchte, dass jemand eben nicht direkt auf die Seite gehen muss. wenn er das sehen soll. Man kann übrigens auch das ein bisschen eleganter machen und zum Beispiel die Funktion, die bei den allermeisten Systemen vorhanden ist, Print to PDF, ja, also als PDF-Datei drucken und dann eben die PDF-Datei anhängen an die E-Mail und schon hat man dann eben, kann man dann eben sein eigenes persönliches Website-Archiv aufbauen. Ja. Warum sollte man das zum Beispiel machen? Ich mache zum Beispiel auch bei Seiten, wo ich der Meinung bin, dass die wohl bald verschwinden. Ja. Meistens bei News-Seiten. Ihr werdet lachen. Tagesschau ist zum Beispiel so ein Kandidat, die ja verpflichtet nach einer gewissen Zeitspanne die meisten Artikel zu löschen. Ja. Vollkommener Irrsinn. Sowas nenne ich Geschichtszensur durch die Hintertür. Aber okay. Jedenfalls kann man dann solche Seiten speichern, ja, und dann auch wieder bei Bedarf dann ganz einfach Leuten schicken. Ja. Und ich mache das auch sehr, sehr gern mal. Bei NTV habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass die Seiten oftmals verändert werden, ja, die Artikel mehrfach überarbeitet werden und dann ist auf einmal derselbe Artikel, ja, sagt auf einmal etwas anders beziehungsweise etwas total abgemildert aus, was vorher dort in diesem Artikel anders gestanden hat. Ja, also da mache ich auch gern mal eine bei brisanten Themen so eine Speicherung der Seite, weil nämlich wenn ich dann zum Beispiel das nur verlinke einfach so und der Artikel wird mal wieder geändert, ja, dann steht da was ganz anderes und ja, dann kriege ich dann entsprechend die Antworten, ja, von den Leuten, ja, steht ja da gar nicht drin, dann habe ich immer noch die Seite, die ich dann als Beweis wieder hervorholen kann. Ja. Also, ihr seht, E-Mail ist extrem vielseitig, ist überall in Benutzung, ja. Ich sehe keinen Grund, warum E-Mail nicht mehr genutzt wird. Ich habe mir vorgenommen, in Zukunft mehr E-Mails zu nutzen, ja, sowieso, weil ich hier gerade wieder bei mir so eine kleine Umstellung von der Benutzung an sich, von dem ganzen Internet hier vorbereite. Ja, denn ich habe dieses Ausspähen wirklich langsam satt. Kommt da auch später nochmal dazu. Und da ist eigentlich das Thema E-Mail ziemlich wichtig. Ja. Es gibt mittlerweile sehr viele sichere Internet, Mail-Provider. Da muss man dann eben entsprechend hier aufpassen, zu wem man dann geht. Okay, also das war's jetzt mal mit dem E-Mail-Thema. Ist ja schon wieder ewig lang, habe ich jetzt mit dem darüber gequatscht. Ja. Es bleiben für die anderen Themen nicht ganz mehr so viel Zeit. Ja. Der Staubsauger und die EU. Das war ein Artikel, der mich die Woche sehr irritiert hat, aber naja, okay. Zuerst mal klingt es hirnrissig, es sollen ja Staubsauger nur noch genehmigt werden in der EU, die bis zu 900 Watt haben. Ja, ist das sinnvoll? Naja, ich weiß nicht, ob jetzt Klimaschutz oder Umweltschutz allein durch die Reglementierung von Staubsaugern umgesetzt werden kann. Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die EU hat in den letzten Jahrzehnten doch einiges getan in dieser Richtung. Und wenn man das mal zusammennimmt, hat es sehr wohl Auswirkungen. Ich finde zum Beispiel immer schlimm, wenn immer wieder gegen die Stromsparlampen gejammert wird. Mittlerweile sind ja auch als Alternative noch die LED-Lampen da. Die sind sogar noch besser als Alternative. Aber es war richtig, finde ich, dass die normale Glühbirne verboten wurde. Und ich finde, das hätte man auch gleich mit den Halogen machen sollen, weil die Ersparnis bei den Halogenlampen ist einfach viel zu gering. Das sind Stromverschwendungsmaschinen, ja, diese Halogenlampen, vollkommen veraltet und unsinnig. Ja, so viel Strom für so wenig Licht muss man wirklich nicht mehr verschwenden. Da gibt's heutzutage andere Möglichkeiten. Aber die Verbannung von den 100 Watt Glühbirnen hat auf jeden Fall schon mal was gebracht, ja, definitiv. Es gibt auch noch zum Beispiel die Reglementierung von Standby-Verbrauch bei Geräten. Auch da wurde eine Richtlinie reingemacht, weil manche Geräte, zum Beispiel TV-Receiver, hatten im Standby-Modus fast so viel gebraucht, wie wenn sie angeschaltet waren. Und da wurde auch eine Richtlinie dann verabschiedet, dass nur noch, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 2 Watt oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Also jedenfalls wurde das deutlich gesenkt, was erlaubt ist im Standby an Energieverbrauch. Und auch das hat dazu beigetragen. Und jetzt eben die Staubsauger. Und da muss ich auch sagen, warum sollte man das nicht tun? Es ist heutzutage mit der modernen Technik kann man absolut mit 900 Watt einen Staubsauger produzieren, der super gute Saugleistung hat. Man muss endlich davon weggehen, dass die Leute denken, je mehr Power, desto besser. Unsinn. Das müsste man eigentlich schon kennen von den Autos her. Ja, seit dem Downsizing, ja, wie es immer so schön heißt, wird das ja klar. Da wird man auf einmal von 1,8 Liter Motor überholt und man selbst hat einen bulligen 5 Liter und kommt nicht von der Stelle. Also, tja, was soll man dazu sagen? Ist nun mal so, es ist eben nicht immer aussagekräftig genug, wenn man das so will. Deswegen gibt es zum Beispiel im Autobereich auch Torque statt eben jetzt PS. Ja, weil PS sagt ja nur aus, wie stark der Motor ist, aber nicht, wie das Auto sich deswegen bewegt. Ja, 50 PS mit 400 Kilo kommt jedenfalls besser vom Fleck als 150 PS, ja, mit 1,8 Tonnen. Das steht fest. Ja. Das ist der Grund, warum ein LKW, ja, mit unglaublich viel PS, ja, auch dann eben trotzdem nicht so schnell ist, ja, und nicht als Rennmaschine taugt. Aber die haben halt Kraft dann. So sieht es eben aus, ja. Und hier kann man das dann genauso sehen, ja. Also die Wattzahl sagt nicht aus, wie hell etwas ist oder wie gut die Saugleistung ist. Das haben die Firmen gern so gemacht früher. Genauso wie man früher auch bei dem Computer gesagt hat, ja, hier 1 Gigahertz, ja, 2 Gigahertz, ja, und 3 Gigahertz, oh, und jetzt geht's rund, ja. Ja, aber da kam man dann auch schnell davon weg, ja, weil man dann eben gesehen hat, dass ein, oder irgendwann dann kapiert hat, dass ein 1 Gigahertz Prozessor oder 2 Gigahertz Prozessor mit von dem Hersteller vielleicht viel, viel schneller ist, ja, mit der Architektur als zum Beispiel die ältere Architektur mit 2 Gigahertz vom anderen Hersteller hat man gesehen und deswegen auch da die Leistungsangabe Unsinn. Ja. Und hier eben auch bei den Staubsaugern, wie ich finde, Unsinn. Wenn ich sehe, wie viel jetzt ein Staubsauger an Strom verbraucht hat vor 15 Jahren und heutige Modelle saugen genauso stark und verbrauchen nur noch die Hälfte an Strom, ist es durchaus okay. Komischerweise derjenigen, der sich am meisten darüber freuen würde, nämlich Dyson, hat dagegen sogar gewettert, ja, wahrscheinlich weil die eben noch keinen Staubsauger haben mit 900 Watt, aber immerhin sind sie ja sehr nah dran. Sie sind ja stromsparend eigentlich, ja. Seltsam, dass da dann eben von dieser Seite her Beschuss kommt. Aber naja, ist ja immer schön zu mäkeln. Das sind die seltensten Sachen, die mal, oder die wenigsten Sachen von der EU, die mal was Vernünftiges bringen. Ja. Die EU-Wahl wird wahrscheinlich nicht so viel Vernünftiges bringen. Was soll denn passieren? Was ist jetzt passiert? Was ist gemacht worden? Gut, die Leute haben gewählt. Sagen wir mal, das, was sie gewählt haben innerhalb der EU-Struktur ist, also das Europaparlament, hat nur sehr begrenzte Macht, und deswegen ist es überhaupt fraglich, was das jetzt bringt. Im Prinzip ist alles beim Alten geblieben. Es gab allerdings von beiden Seiten, sowohl von links als auch von rechts, ein bisschen Druck, ja, so dass die größeren Parteien etwas an Stimmen, sage ich mal, oder an Sitzen eben ja, abgeben mussten, ja, so dass es eben im Europaparlament an sich vielleicht dazu einer, sagen wir mal, besseren Demokratie kommt, ja, auch wenn die Parteien äußerst fragwürdig sind, teilweise. Aber ich denke, dass eine starke Opposition immer gut ist. Das sieht man ja auch hier bei uns in Deutschland momentan, dass es alles andere als gut ist, wenn keine richtige Opposition mehr vorhanden ist, ne? Deswegen kann man auch nur hoffen, also es wird das Europaparlament wird auch nicht, hat wie gesagt nicht die große Machtbefugnis, um jetzt hier davon auszugehen, dass es ein großes Ruder rumgerissen wird. Ja. Aber vielleicht werden einige Prozesse, die ich denke, die falsch sind, auch dadurch verlangsamt. Ja. Und das fände ich eigentlich gar nicht mehr schlecht. Zum Beispiel wie das TTIP. Das muss unbedingt verhindert werden, meiner Meinung nach. Es ist aber fast schon so spät, man muss jetzt unbedingt handeln. Ja. Deswegen, wenn ihr irgendwo Demos oder so seht hier gegen TTIP, nehmt dran teil. Das muss auf die Straße gebracht werden. Es ist schon jetzt 5:12 Uhr, ja, muss man ganz klar sagen. Gerade unsere europäischen Richtlinien, die würden sehr stark aufgeweicht werden durch den Druck aus den USA. Da brauchen wir uns gar keine Illusionen zu machen. Die Amerikaner haben die bessere Verhandlungsposition, gerade jetzt, weil wir uns ja auch alles versaut haben mit den Russen. Ja, also wir haben uns alles mit den an Handelsbeziehungen mit den Russen jetzt versaut. Das ist ein großer Fehler meiner Meinung nach gewesen. Und jetzt ist natürlich Europa umso abhängiger von den USA. Und wenn jetzt TTIP kommen sollte, ja, dieses Handelsbündnis, dann werden wir drastische Verschlechterung unserer Qualitätsrichtlinien haben. Ja. Die berühmten Chlorhühner, das wird nur eine Sache sein, die Chemiehühner, wie ich es auch nenne. Ja. Es werden auch zum Beispiel bei solchen Sachen, ich habe hier einen schönen Artikel verlinkt, da werden auch solche Sachen passieren, wie zum Beispiel kosmetische Artikel. Ja. Über 1000 Produkte, Stoffe sind bei uns in, also insgesamt 1289 Substanzen sind bei uns eben nicht erlaubt, die in den USA erlaubt sind. Und die sind bei uns deswegen nicht erlaubt, aus gutem Grund, weil sie nämlich fragwürdig sind, eventuell sogar gesundheitsschädigend. Die USA nimmt es dann nicht ganz so stark, wenn es um ihre Firmen geht, die sollen ja schließlich Kohle verdienen. Ja. Und man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel eben dann, wenn das Abkommen zustande kommt, das wurde auch schon genannt, eben dann geopfert wird, dass man dann eben den ganzen Mist auch auf unseren Markt bekommt. Für unsere Firmen, ob das da wirklich besser ist, weiß ich nicht. Unsere Firmen haben dann auch zum Beispiel eben sich gewohnt an diesen Standard. Das ist auch ein Qualitätsprädikat fürs Ausland, ja, dass eben zum Beispiel die und die Produkte aus der EU eben ja ungefährlicher sind, ja, besser sind, gesünder sind, und so weiter und so weiter. Und ich meine, bei uns gibt's ja auch schon Diskussionen darüber. Auch bei uns, finde ich, sind einige Sachen überhaupt gar nicht so rosig, ja, und da müssten viel strengere Grenzwerte für viele Substanzen gemacht werden bei uns. Sehr stark. Zum Beispiel Aspartam gehört meiner Meinung nach verboten. Das darf nicht mehr verwendet werden, weil es gab genug Untersuchungen, die eindeutig festgelegt haben, dass es eben alles andere als gut ist. Ja. Aber dennoch sind diese Sachen auf unser in der EU vorhanden. Dass das jetzt noch weiter aufgeweicht wird, noch mehr Gifte oder fragwürdige Stoffe bei uns erlaubt werden, ist nicht akzeptabel. Ja, ganz klar nicht akzeptabel. Und das gilt auch für andere Sachen, nicht nur für die chemischen Produkte, auch für Sicherheitsrichtlinien bei Elektronik, bei Maschinen. Und die Hauptnutznießer werden nicht die europäischen Firmen sein, sondern es werden die amerikanischen Firmen sein. Und sind wir mal ehrlich, genau so soll es auch sein, denn nämlich wenn es für uns besser wäre, dieses Handelsabkommen, als für die USA, dann würde es die USA nicht machen. So sieht es aus. Also, TTIP stoppen jetzt. Twitter will SoundCloud kaufen, ja, und dann doch nicht, hat erst geheißen, ja, Twitter will SoundCloud kaufen, aber dann ist man doch zurückgerudert offenbar und sagt, nein, das ist nicht so der Fall, wir wollen das nicht mehr haben. Also das ist schon, Sehr fraglich, was da jetzt der Hintergrund ist. Aber auf der anderen Seite könnte es auch natürlich bedeuten, dass SoundCloud vielleicht jetzt ein anderer, vielleicht wollten die zu viel, ja, oder es wird von jemand anders gekauft. Offenbar ist da was am Brodeln, das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal genau unter die Lupe nehmen, wie das aussieht. Wer weiß, vielleicht klopft ja Google oder Apple an, ja. Also bei Apple würde es mich vielleicht gar nicht mal so wundern. Die haben ja jetzt auch das mit dem Beats geliebäugelt, wobei das natürlich durch wieder mal jetzt in der Schwebe ist, ne? Aber da wäre der Kauf von SoundCloud eigentlich schon logisch, ne? Dann eine gute Nachricht für die Leute, die auch XMPP-Chats benutzen, wie ich die auch benutze. Ja, ich benutze nicht nur E-Mail, keine Panik. Ich benutze auch XMPP mit OTR-Verschlüsselung. XMPP an sich, ja, also ehemals auch Java genannt, wird jetzt grundsätzlich schon mal sicherer, denn es wird verlangt, vorausgesetzt, dass eine TLS-Verschlüsselungsverbindung zu den Servern und unter den Servern gemacht wird. Wer OTR benutzt, braucht natürlich sich darum jetzt nicht zu kümmern. Das war schon immer die sicherste Möglichkeit zu chatten, ja. Mit Abstand die sicherste Möglichkeit zu chatten. Aber jetzt zusätzlich für die Leute, die eben kein XTR benutzen, Entschuldigung, OTR benutzen, die werden jetzt auch mit TLS grundsätzlich verschlüsselt. Von daher schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Soll aber nicht heißen, dass man jetzt OTR-Verschlüsselung nicht mehr nutzen soll, wenn man da ganz sicher sein will. Aber immerhin ein weiterer Schritt und für die grundsätzliche Sicherheit von XMPP schon mal. Ja, ich habe noch einen Artikel gelesen, dass es Kritik an Free-to-Play gibt in immer mehr Ländern. Also das heißt zum Beispiel Spiele, die man kostenlos kauft und dann durch weitere Inhalte im Spiel eben aufwerten kann, so dass man das Spiel überhaupt erst schaffen kann oder zum Beispiel weitere Levels kauft, ja, etc. Also In-App-Käufe im Prinzip. Freemium auch genannt, ja. Also das heißt, kostenlos kauft man's, aber wenn man mehr haben will, dann muss man bezahlen. Ja? Und ich finde, die Diskussion geht an dem eigentlichen Problem vorbei, denn Free-to-Play ist meiner Meinung nach ein faires System. Man kriegt die Software kostenlos und kann sich dann eben Zusatzsachen kaufen. Das ist meiner Meinung nach okay. Mich stört vielmehr, da habe ich auch schon mal drüber gebloggt, habe den Artikel auch hier verlinkt, die Vollpreis-Freemium-Abzocke, ja, die es gibt. Wie zum Beispiel das Spiel wie Battlefield 4 oder dieses Call of Duty Ghosts, ja, wo man sich für 50 bis 70 Ocken, ja, also US-Dollar, das Spiel kauft, ja, und dann wenn man eben einen Premium-Zugang haben möchte, also das heißt zusätzliche Waffen beispielsweise, zusätzliche Inhalte, wobei keine neuen Levels, die kosten auch nochmal neu extra, ja, dass man dann nochmal 49 Dollar pro Jahr oder Euro pro Jahr abdrücken muss, ja, um eben bessere Waffen oder Upgrades zu bekommen und Spezial-Items, ja. Das finde ich absolut unmöglich. Entweder das ist ein Vollpreisspiel oder es ist ein Freemium-Game. Ja, aber beides zusammen, das ist doppelte Abzocke. Das geht gar nicht. Da sollten sich mal die Wettbewerbsschützer da mal auseinandersetzen. Ja. Ehemaliger Verfassungsrichter sagt klipp und klar an, Staat muss gegen die NSA-Spionage vorgehen. Der langjährige Verfassungsrichter, Entschuldigung, der hat das ganz klar ausgemacht, dass die Bundesregierung eine Pflicht hat, die Bürger vor der NSA-Ausspähung zu schützen. Auch wenn das schwierig wird, muss es angegangen werden. Es kann nicht sein, dass man eben nur, weil es die USA ist, ja, diese Spionage dulden muss oder dulden sollte. Ganz im Gegenteil, da wird Vertrauen missbraucht ohne Ende. Ja, das ist eine rechtswidrige Aktion und die muss unterbunden werden. Dazu zählen so auch hier der Ex-Richter dass Abhöranlagen in Deutschland, die eben gegen die Verfassung verstoßen, und das sind die, wenn die deutschen Bürger ausspionieren, dass die geschlossen werden. Das ist meine Rede eigentlich gewesen, ja. Abhörstationen der NSA in Deutschland schließen und zwar sofort, ja. Egal, also tut mir leid, aber ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht auf Verluste ist mir egal, ja. Was Recht ist, muss Recht bleiben, ja. Und deswegen kann es nicht sein, dass Abhöranlagen geduldet werden, dann tut man auch stillschweigend sein Okay dazu geben. Ja, und das ist nicht akzeptabel. Das muss gemacht werden. Ich hoffe, hier bleiben die Verfassungsrechtler an dem Thema dran und lassen auch keinen Druck wegbrechen gegen die Regierung, denn die Regierung muss entscheiden, ob sie für oder gegen das deutsche Volk vorgeht oder gegen überhaupt gegen die Verfassung, ja, jeden Deutschen sein verfassungsmäßiges Recht, ja, oder jeden Menschen sein Verfassungsrecht, das ist, der sich in Deutschland aufhält, das wollen wir auch mal gleich sagen, ja, es geht ja nicht nur um die deutschen Bürger, sondern es geht um alle Bürger, die in Deutschland leben, ja, eine massenhafte Ausspionierung ist so nicht okay, ja, und wenn sich die Regierung dann entscheidet, hier für die Überwachung, nur um hier diplomatisch hier auf Samtpfoten rumzuwandeln, dann macht sich meiner Meinung nach die Regierung strafbar, ja, und das ist meiner Meinung nach grenzt es an Verrat, ja, denn es wurde ein Eid geleistet, ja, dass man zum Schutz des Volkes arbeitet und nicht gegen das Volk, ja, und gegen unsere Grundrechte. Also das ist unglaublich. Ja. Und da muss ich dem Verfassungsrichter, dem Ex-Verfassungsrichter auch total recht geben und hoffe, dass eben da bei dem Thema dran geblieben wird. Ja, EU-Wahlen, Ukraine-Wahlen waren ja auch, ne? Farce meiner Meinung nach, weil alle Oppositionsparteien wurden ja niedergeprügelt. Ja, den einzigen sagen wir mal, Kandidaten, ja, der eben auch eine andere Meinung vertritt, wurde ja zusammengeprügelt und dazu gezwungen, dass er seine Kandidatur zurückzieht. Von daher konnte man sich also jetzt wählen, konnte man jetzt also wählen zwischen pro-westlich gemäßigt und pro-westlich Faschisten. Ja? Und daher ist meiner Meinung nach die Wahl also vollkommen unsinnig gewesen, ja, okay, gut. Putin respektiert die Wahl, ich nicht, ja, muss ganz klar sagen, das ist keine Wahl gewesen, das ist keine freie Wahl gewesen, die ist illegal. Ganz klar, meiner Meinung nach, dabei bleibe ich auch, egal was jetzt auch Putin sagt. Ja. aber natürlich habe ich zum Schluss wieder was Lustiges gesehen, ja, ich nehme es mittlerweile mit Humor, anders kann man es ja nicht mehr machen. Wo sind denn die Wahlurnen? Ihr werdet es vielleicht schon vermuten im South Park-Video. Ja. Ich mich auch fragen, wo die Wahlurnen sind bei der Ukraine-Wahl. Ich bin mal gespannt, was noch die OSZE-Gutachter dazu sagen. Ja. Aber angesichts dem großen Druck werden die sicherlich sagen, ja, alles okay gewesen. Ne? Also alles okay. Ja. Vorher hat man noch die gläsernen, die durchsichtigen Wahlurnen hat man vorher noch als unglaublich, na, bei dem Referendum auf der Krim verurteilt. Jetzt sind die gläsernen Wahluhren natürlich okay, ohne Briefumschläge und so weiter. Ja, kein Problem. Ja. Kommt immer drauf an, wer es macht, ja. Die Guten haben halt immer Recht und die Bösen haben immer Unrecht. Ja, und wer die Guten und wer die Bösen ist, wer tut das dann bestimmen? Naja, beim South Park-Video sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Guckt euch mal die Szene an. Okay, Leute, das war's für heute von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Auf Google Plus könnt ihr mich finden, Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben. Oder ihr findet mich auf Twitter, @Rio. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com. Da könnt ihr auch einen GBG-Key benutzen. Achtung, neuer GBG-Key, ja, bitte aktualisieren. Das Intro und Outro kommt von Pretonika. Ja, auch mal wieder sagen, der Titel heißt Afterlife. Track ist lizenziert in einer Creative Commons License 3.0 by SA. Ganzen Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Wochensicht.thenetcast.com. Und immer wieder auf die Mehrzahl achten: thenetcasts.com. Vergessen. Ja, schon landet ihr irgendwo anders, dann hat mit mir nichts zu tun. Okay, Leute, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!